So, if you take fasting out, that means you have to take the other two out too. Wenn du also das Fasten weglässt, musst du auch die beiden anderen Dinge That weglassen. means Christians do neither need to pray nor do they need to give. Das würde heißen, Christen brauchen weder zu beten noch zu Stavano in geben. Gesù, ne offertai ne ora. We know this violates the entire idea of Christianity. Wir wissen, dass dies gegen die komplette Idee des Christentums verstößt. So, when Jesus talked about fasting, praying and giving, Als Jesus über das Fasten, Beten und Geben he sprach, never, ever, ever questioned whether we should do it. stellte er nie in Frage, ob wir das tun No, sollten. but he had to address how to do it. Aber er musste darauf eingehen, wie wir es tun sollten. Vamos fazer. Think about it. Überleg The mal. first thing that I want to tell you here is this. Das Erste, was ich dir sagen möchte, ist, Jesus never said if you fast. Jesus sagte nie, falls ihr Jesus said fastet. when you fast. Jesus sagte, wenn ihr Now, if fastet. I say, Daniel, if you go to town, can you buy me this and that? Wenn ich nun sage, Daniel, falls du in die Stadt gehst, kannst du mir dies oder das kaufen? Isso, aquilo, aquilo, outro. Daniel might not buy it because he might not go to town because that was the if. Daniel würde es vielleicht nicht kaufen, weil er vielleicht nicht in die Stadt geht, weil es eben dieses Falls gibt. See, but when I say, Daniel, when you go to town, can you buy this for me? Aber wenn ich sage, Daniel, wenn du in die Stadt gehst, kannst du das für mich holen? Means that he is going to town. Und das bedeutet, dass er in die Stadt And geht. in fasting, in praying and in giving in Matthew 6, Beim Fasten, Beten und Geben in Matthäus 6 says, Jesus clearly uses the word when. Jesus, verwendet Jesus eindeutig das Wort wenn. when you fast, when you give, when you pray. Wenn du fastest, wenn du gibst und wenn du In betest. verse 2. Vamos olhar. Also schau in Matthew Vers 6. 2, Matthäus 6. Therefore, when you do a charitable deed, Wenn du nun Almosen gibst, look at verse 5. schau dir Vers 5 an. And when you pray, Und wenn du betest, and look at verse 16. schau dir Vers 16 an. And when you fast. Und wenn du fastest, So Jesus was very, very clear. He was never talking about that we should not fast or give a prayer. Jesus war sehr deutlich darin. Er hat nie davon gesprochen, dass wir nicht fasten geben oder beten sollen. Because the when is clearly implying that it's part of Christianity. Denn das Wörtchen wenn zeigt ganz klar, dass es Teil des Christentums ist. So then, why did Jesus teach these three things? Warum hat Jesus dann diese drei Dinge Because gelehrt? these three things were done wrongly. Weil diese drei Dinge verkehrt gemacht Er wurden. See, the problem was not that the religious people gave. Problem was they gave wrongly. Nicht das Geben der religiösen Menschen war das Problem war, dass sie auf die falsche Art und Weise Not that gaben. the religious people prayed. The problem was they prayed wrongly. Und nicht das Beten der religiösen Menschen war das Problem, sondern dass sie auf die falsche Weise They beteten. fasted. Und auch das Fasten war nicht das The Problem. problem was they fasted wrongly. Das Problem war, dass sie auf die falsche Art und Weise fasteten. Instead of Jesus saying, "Okay, guys, I'm here. Fasting is over." Anstatt dass Jesus sagte, okay Leute, hier bin ich, das Fasten ist vorbei, Told them, "Please do it properly." sagte ihnen, bitte macht es richtig. Por favor, façam isso de maneira devida. So we know the giving they did it to be seen by men. Wir wissen, sie gaben nur, um von den Menschen gesehen zu werden. The prayer they did it also to be seen by men. Und sie beteten auch, um von den Menschen gesehen zu But we're werden. not talking about giving and prayer here. Aber wir reden hier nicht vom Geben und Beten. We're doing a series about fasting. Wir machen eine Serie übers And the Fasten. fasting they also did it to be seen by men. Und sie fasteten auch, um von den Menschen gesehen zu werden. You see, a Jew, schau, ein Jude, un Judeu, in that culture, in dieser Kultur, fasted two times every single week. Fastete zwei Tage pro Woche. Monday and on Thursday. Montags und Donnerstags. And they always fasted from sunset to sunset. Und sie fasteten immer von Sonnenuntergang bis Sonnenuntergang. They did it religiously. Also das taten sie religiös. So let's say if they fasted on Monday, wenn sie also am Montag fasteten, their fasting began on Sunday night when the sun went down. Begann ihr Fasten am Sonntagabend nach Sonnenuntergang. Quando o sol se punha. And they ended their fast on Monday night after the sun went down. Und das Fasten endete am Montagabend auch nach Sonnenuntergang. À noite, quando o sol se punha, na segunda-feira. So a Jewish, a normal religious Jewish person, he fasted one single day every week. Also ein normaler religiöser Jude fastete einen einzigen Tag in der Woche. Todas as semanas. So one day a week, from sunset to sunset, they would fast. Einen Tag pro Woche, Von Sonnenuntergang bis Sonnenuntergang war Fasten. But there were the Pharisees. Aber dann gab es noch die Pharisäer. Better than other people. Die hielten sich für die besseren Menschen. You remember when the Pharisee goes into the temple? Erinnerst du dich, als der Pharisäer in den Tempel ging? And he sees the bad guy, the sinner. Und er den Schlechten, den Sünder sah? And the Pharisee says, und der Pharisäer sagte, I thank you that I'm not like him. Oh Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie er. Ich faste zweimal pro Woche. Schau, was ich alles mache, Gott. Ich bin nicht wie er. Und der Sünder sagte, er schlug sich an die Brust und rief, Gott sei mir gnädig. Und er sagte, dass der Mann gerechtfertigt wegging, aber der Pharisäer nicht. Die Pharisäer mussten immer besser sein als die normalen religiösen Leute. Denk dran, dass damals alle Juden religiös waren. Das gehörte einfach zu ihrem Leben. Die jüdische Religion war Teil ihrer Kultur. Genauso wie in einem Land, das komplett katholisch ist. Jeder ist ein religiöser Mensch dort. Sie sind also nur aufgrund ihrer Kultur und ihrer Gewohnheiten religiös. Und so fasteten alle Juden. Einen Tag in der Woche. Und jetzt kommen die Überheblichen. We fast Monday and Thursday. Wir fasten montags und donnerstags. In meinen Nachforschungen zur jüdischen Kultur und den täglichen Bräuchen stieß ich auf Folgendes. Sie fasteten tatsächlich Montag und Donnerstag. Nicht die normalen Menschen. Die Pharisäer machten das. Und weißt du warum? The words of Jesus make sense. Die Worte Jesu machten plötzlich Sinn. Passaram a fazer sentido. Monday and Thursday was the market days. Montag und Donnerstag waren die Markttage. Mercado, dia de feira. Everybody was out there on the market. Alle Leute waren auf dem Markt unterwegs. Feira. They didn't fast before God. They fast to be seen by men. Sie fasteten nicht vor Gott, sondern um von den Menschen gesehen zu werden. Look what Jesus said in Matthew 6, verse 17 and 18. Schau, was Jesus in Matthäus 6, Vers 17 und 18 sagt. You, when you fast, anoint your head and wash your face, so that you do not appear to men to be fasting. Aber du, wenn du fastest, salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht, damit es nicht von den Leuten bemerkt wird, dass du fastest. Sondern von deinem Vater, der ins Verborgene sieht und dich öffentlich belohnen wird. Schau. In Vers 16 it says this. In Vers 16 steht: Moreover, when you fast, do not be like the hypocrites with a sad countenance. Wenn ihr fastet, sollt ihr nicht wie die Heuchler finster reinschauen. Look at this, for they disfigure their faces. Schau dir das an, denn sie verstellen ihr Gesicht. They appear man to man to be fasting. Damit es von den Menschen bemerkt wird, dass sie fasten. Surely I say to you, they have their reward. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. So what did they better than you guys do? Also was haben die Heuchler, die Überheblichen gemacht? They took a white kind of makeup painting thing and painted the face. Sie nahmen weißen Puder und schminkten ihr Gesicht. De maquiagem, eles pintavam o rosto. You know the kind of thing that our video maker likes to put on our face? Ihr wisst schon das Zeug, das unsere Videomacherin uns gerne ins Gesicht schmieren würde. Aber wir erlauben ihr das nicht. Denn genau das taten die Pharisäer. We love our video maker. Wir lieben unsere Videomacherin. Actually, this is really true. Aber schau, das ist wirklich wahr. Die Pharisäer schmierten sich dieses Puder ins Gesicht, diese Farbe. Dann gingen sie montags und donnerstags hinaus, wenn alle auf dem Markt waren. Und aus diesem Grund fasteten sie. Jesus sagt wörtlich, sie verstellen ihr Gesicht, damit sie von den Menschen gesehen werden. Jesus never said, guys, hey, don't fast. Jesus sagte nie, hey Leute, fastet nicht. He said, do not do it like them. It's between God and you, not between you and men. Er sagte, macht es nicht wie sie. Das ist eine Sache zwischen Gott und euch, nicht zwischen euch und den Menschen. In other words, what Jesus did, Jesus made fasting God-focused, while they made it man-focused. In anderen Worten, also was Jesus tat, bedeutet, er richtete das Fasten auf Gott aus, während sie es auf die Menschen ausrichteten. When Jesus talked to them about fasting, und Jesus als Jesus zu ihnen über das Fasten sprach, they understood it. Verstanden sie es. Because he was talking as a Jew to Jewish people. Denn er sprach als Jude zu jüdischen Menschen. There are so many things we have not understood that Jesus said because we have not looked at the Bible through the lenses of Judaism. Es gibt so viele Dinge, die Jesus sagte, die wir noch nicht verstanden haben, weil wir die Bibel nicht durch die Brille der jüdischen Kultur betrachten. Denk drüber nach. I'm so convinced that if Jesus would walk the earth today in your country, ich bin davon überzeugt, dass wenn Jesus heute in deinem Land über die Erde wandelte, all the same truths that he taught then, und er all die Wahrheiten lehren würde, die er damals lehrte, I'm so convinced he would use different parables. Ich bin mir so sicher, er würde andere Gleichnisse verwenden. My wonderful friends. Meine wunderbaren Freunde. If you have enjoyed everything that you've learned from us. Wenn euch gefällt, was ihr gelernt habt. And if you wonder if this is the only thing we have or if there's other resources available. Und wenn ihr euch fragt, ob es noch mehr Informationen gibt. We have a whole bunch of wonderful resources. Wir haben eine ganze Reihe wunderbarer Ressourcen. We have different courses. Wir bieten verschiedene Kurse an. We have a mentoring group. Es gibt eine Mentoring-Gruppe. We have an amazing School of the Prophetic and Supernatural. Wir haben eine erstaunliche Schule des Prophetischen und Übernatürlichen. Association that builds orphanages here in Brazil. Wir haben einen tollen Verein, der hier in Brasilien Waisenhäuser baut. We have wonderful books that are life-changing. Wir haben wunderbare Bücher, die Leben verändern. So if you would like to know everything else that we do to serve Jesus and serve people. Also wenn du wissen möchtest, was wir tun, um Jesus und den Menschen zu dienen. Click on the link on the screen. Klicke auf den angezeigten Link. And you will be directed to the place where we have all the other wonderful resources. Und du wirst weitergeleitet zu all den anderen wunderbaren Informationsquellen. Thank you for watching. Danke fürs Zuschauen.